Ich nehme jetzt mal ohne Wesen von Leitung. Ihr erkennt nicht, wer wir sind. Ihr seht nicht durch unsere Augen. Die Wahrheit macht euch blind. Wir sind an dem vorbei. Schon seit Ewigkeiten. Yeah. Mach das erstmal nach, Alter. Yeah. Ihr seht nicht durch unsere Augen, ihr erkennt, wer wir sind. Eure Sturheit schränkt euch ein und die Wahrheit macht euch blind. Doch wir scheißen schon seit Ewigkeiten auf alles, was ihr meint. WSW for life. Ihr seht nicht durch unsere Augen, ihr erkennt nicht, wer wir sind. Eure Sturheit schränkt euch ein und die Wahrheit macht euch blind. Doch wir scheißen schon seit Ewigkeiten auf alles, was ihr meint. WSW for life. Wir sind so, wie wir sollen, um ihr klar zu kommen, wir wollen nur verstanden werden. Doch ihr seid zu schlecht für meinen Stolz, keiner peilt von euch Muschis, was wir tun, ich bin drauf, wenn ihr schlaft. AMT ist meine Crew, eure Bude schließt ihr ab, euer Schiss ab vor Subala. Doch im Schatten warten Geister, jede Nacht ist bei uns kalter. Alter, ich bekomme den Hals, wann seht ihr es endlich ein, dass wir schwarz sind und ihr weiß? Diese Welt steckt voller Schmalz, Schleim, Anschiss und Verrat. Mann, ich weiß, wovon ich rede, denn der Bullshit macht mich hart. Jeder Tag in diesem Sumpf vor mich weiter zum Soldaten. Und der Grund für meine Ansicht ist im Ursprung alter Tage. Alles, was sie leider sagen und die Polizei mich fragt, bleibt für mein Gesicht ein Problem vom zweiten Grad. Ein Problem bleibt für mich eine Sache, die euch tötet, da ihr weiß und nicht wisst, dass ein Feind von uns bloß blöd ist. Auf dein Standpunkt geb ich dabei Fakt, damit ihr was zu sappeln habt. Und ich stelle danach fest, dass meine Faust zu deiner Fratze passt, weil ihr nicht unsere Klasse habt. Hebt uns das von der Masse ab. Das Leben ist ein Schrank, in dem ich nicht mehr alle Tassen hab. Ist ja nicht zu fassen, was passiert, wenn ihr erkennt, dass ihr die Wahrheit nur versenkt. All die Arbeit war verschenkt, eure Haare werden versenkt. Das sind kleinste Flammenwerfer, an denen sich jeder verbrennt. Weil nicht jeder an den Herd darf, macht den Fehler ruhig als Erster. Und du siehst, das ist kein Scherz, war uns zu dissen. Denn die Antwort kommt in formulierter Schwert. Jeder biegt noch mich noch härter wie Kritik oder der Kerker. Keine Zelle, die mich auf will, kill den Schließer, fick den Wärter. Ihr seht nicht durch unsere Augen, ihr erkennt nicht, wer wir sind. Eure Sturheit schränkt euch ein und die Wahrheit macht euch blind. Doch wir scheißen schon seit Ewigkeiten auf alles, was ihr meint. WSW for life. Ihr seht nicht durch unsere Augen, ihr erkennt nicht, wer wir sind. Eure Sturheit schränkt euch ein und die Wahrheit macht euch blind. Doch wir scheißen schon seit Ewigkeiten auf alles, was ihr meint. WSW for life. Meine Stadt gibt mir heute das, was mir keiner von euch geben konnte. Ich komm grad nicht klar, hab keinen Cent auf dem Konto. Doch ist egal, ich rap weiter, bis die Perfektion erreicht ist. WSW, Rap for Life, auch wenn es nicht ganz leicht ist. Das ist Dreck, ist, was ihr macht und was ihr redet. Für verkörpert durch mein Part und deinen riesengroßen Knebel. Eure Schädel schlag ich ein mit einem Mic und meinen Arzen. Die verstehen, was ich sage und auf Typen wie euch kacken. Die verstehen, was ich sage und auf Typen wie euch kacken. Typen wie euch kacken. Alle Krisen. Mittelfinger um zu grüßen, nimm die Neune aus der Tasche, um dir in den Kopf zu schießen. Du brauchst für mich ein Grinsen oder blöde Furze quatschen. Mach dein Kopf zu kleines Opfer, Akte 0 zu 9 weiß Wasser. Suizid ist angesagt, meine Arzten sind zu krank. HIV, Recorded Tracks die ganze Nacht. Ich verdeine und bleib wach, kiff ein Kopf aus meiner Kanne. Sauf mich voll mit billig Bier. Es gibt Schläge in die Fresse, so wie Spotzen halt verdienen. Ich bin Suizid von HIV, nicht schizophren. BBC Rekord, spritze ich alle Heroin. Ich bin Suizid von HIV, nicht schizophren. BBC Rekord, spritze ich alle Heroin. Wenn ich an meine Eltern denke, die von früher oft erzählten und nur die Hälfte davon stimmt. Woher kommen die Probleme, denen wir gegenüberstehen? Du bist schwach, fang an zu laufen. Wenn du hier Gefühle zeigst, wird man dich Opfer missbrauchen. Und zu ändern kommt zu glauben, nur die Starksten überleben. Ohne Atzen bist du schutzlos bei dem, was dir noch bevorsteht. Und so geht es Tag für Tag bis in die Nacht. Der Preis für ein humanes Leben führt uns näher Richtung Platz. Was aus Bullen Taxis macht, diese Fahrt wird uns gesponsert. Wer für uns das erste Mal, dass der Staat sich um uns kümmert. Doch die Schmerzen nicht verlindert, nur der Hass wächst in die Höhe. Jeder Tag wird zu einem Kampf, bis der Tod uns davon losreißt. Ich weiß, dass ich fick und mich in der Straße. Die Reaktion auf euer Handeln lernt ich in meiner Straße.